Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City, Folge Nummer 2, die schreckliche Wahrheit. Hallo Nils. Hallo Chris. Bitte deine Einleitung. Carrie gerät zwischen die Fronten bei einer Trennung, als sie einer Freundin rät, ihren Mann zu verlassen. An ihrem Geburtstagsmorgen findet sie Blumen von Big und als sie sich bei ihm telefonisch bedankt, lädt sie ihn aus Versehen zu ihrer Party am Abend ein. Samantha wird von ihrem Freund zur Paartherapie überredet, wo es aus ihr herausbricht. Sie sagt ihm, dass sein Schwanz zu klein sei, woraufhin er mit ihr Schluss macht. Charlotte legt sich einen Hund zu, setzt sich nicht durch und wird ihn wieder los. Miranda entwickelt sich von einer Gegnerin zu einer glühenden Befürworterin von Reden beim Sex, also Dirty Talk. Ja, das fängt schon richtig super an. Ich weiß nicht, was ich irgendwie manchmal von Carrie halten soll. Also die trifft ja ihre Freundin. Freundin. Die sie ewig nicht gesehen hat. Die sie hasst, offensichtlich. Irgendwie schon. Und von der sie ja einen 900-Dollar Kaschmir- oder Kaschmir-Schal bekommt. Und der absolute Hammer ist ja, dass sie dann halt sagt, nachdem sie ihn empfangen hat. Kaschmir-Branche, also die hat ja nicht 900 Euro dafür bezahlt. Hoffe ich. Nee, doch, hat sie. Hat sie ja gesagt. Sie arbeitet da ja nicht mehr. Sie war ja vorher. Jetzt ist sie nur noch zu Hause bei ihrem Mann. Ach so. Ja. Und der Hammer ist ja dann auch noch, dass das Erste, was Carrie fragt, wäre es in Ordnung, wenn ich das Geschenk also zurückgebe und stattdessen mir die 900 Dollar irgendwie einsacke? Das würde ich auch nicht fragen. Alter! Also ich hatte ja schon mal so eine Situation, dass ich jemandem was geschenkt habe und die Person gesagt hat, nee, eigentlich mag ich das nicht, kann ich nicht was anderes haben? Das fand ich so unfassbar verletzend. Und ich meine, das ist ein Kaschmir-Schal, um nochmal auf den Wortwitz. Genau. 900 Euro, Dollar. Ich meine, kacken die Geld? Was ist denn mit denen los? Das sind die Leute, die Schuhe für 500 kaufen und keine Miete zahlen, offensichtlich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das der Grund, dass sie in ihrer offensichtlich abusive Relationship bleibt. Also wirklich, das regt mich viel mehr auf. Dem Brummbär Richard. Der Brummbär? Das ist einfach mal Gewalt. Ich kapiere das nicht. Keiner sagt was. Scheint mir vollkommen normal zu sein. Selbst unfassbar. Carrie nimmt ihn doch in Schutz. Ich verstehe das nicht. Der Typ ist einfach mal, weiß ich nicht. Das ist doch Missbrauch, was der da macht. Naja. Absolut. Also der um es mal ein bisschen zu erklären, also die beiden treffen sich dann irgendwie, sind dann unterwegs, kommen dann nach Hause zu der Freundin von ihr. Das war, wie heißt sie? Zu der Suzanne? Suzanne, genau. Zu der Suzanne, kommen dann nach Hause und bekommt dann halt den Kaschmir-Schal von ihr geschenkt. Und dann kichern sie so ein bisschen und dann kommt ihr Freund Richard, der Brummbär, rein und fängt an zu poltern. Richtig asozial von wie, ich bin auf Londoner Zeit und was soll denn das? Und was haben wir über Besuche ab 9 Uhr gesprochen? Also wo ich dann auch gedacht habe, so, alter Falter, was ist das denn für eine Arschbacke? Das geht ja mal gar nicht. Und das fühlt sich tatsächlich so an und das kommentiert sie ja auch so, als wäre sie bei Freundinnen zu Gast und die Eltern ticken total aus irgendeinem Grund, weil sie ein schlechter Umgang ist oder so und ja. Schmeißen sie dann aus dem Haus raus. Hau ab aus meinem Zuhause! Also, das, hallo? Ja. Also, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich würde die Freundin in der Situation vielleicht auch gar nicht mit dem Mann alleine lassen. Also, ich würde die mitnehmen. Ja, eben. Für mich sieht das so aus, wie ich gehe jetzt raus und dann schlägt er die erstmal grün und blau. Ich meine, das kommt natürlich nicht vor bei Sex und das sind die, aber, also, der war ja schon, also, viel hat da jedenfalls nicht gefehlt. Und sie erzählt ja vorher lustig davon, dass sie dann den ganzen Tag irgendwie Beruhigungstabletten nimmt, damit sie damit klarkommt. Und der ist halt immer so, er schreit sie halt immer so ein bisschen an. So. Ein bisschen, ja. Ja. Oh, das ist auch so eine Sache, mit der ich irgendwie nicht klarkam in dieser Folge. Dann telefonieren die zusammen und sprechen darüber. Und dann fällt dann so mehr oder weniger in den Nebensatz. Also eigentlich sagt Scary ja nicht wirklich. Aber die Suzanne, die hört das irgendwie so heraus, dass Carrie ihr empfiehlt, einfach Schluss zu machen. Und das macht sie dann auch. Und dann drängt sich die Suzanne dann auch mehr oder weniger auf bei ihr auf der Couch. Ich meine, welche Couch denn bitte? Wo schläft sie denn da bitte? Die hat doch keine richtige Couch. Das fand ich auch sehr absurd mal wieder. Ja. Was man natürlich auch nicht gesehen hatte, dass sie da schläft. Das Bett und diesen Ankleideschrank, oder? Ja, sie hat dann auch so eine kleine Ecke, wo dann, ich glaube, so ein Mini-Fernseher steht, aber das ändert sich auch irgendwie im Laufe der Staffeln und vielleicht schlafen auch beide im Film ist anders. Ja, also ich meine, das ist eine Freundin, die hat ein großes Bett, also da würde ich auch sagen, ich hatte ja auch mit dem Model da in einem Bett rumgelegen und dann geschlafen, also ist schon sehr, sehr seltsam. Ja. Und die zweite Geschichte, die auch interessant ist, ist mal wieder eine Miranda-Geschichte. Sie hat nämlich einen Typen, den sie Frühlingsrolle nennen, aber nicht, weil er ein Asiate ist, was schon fast rassistisch wäre. Das wäre rassistisch. Ja, absolut. Ich habe mir auch Angst aufgeschrieben, davor, dass es so ist. Ja, ist es aber nicht. Die erklären es ja so ein bisschen. Ne? Die haben sich ja irgendwie beim Asiaten kennengelernt und deswegen nennen sie ihn alle Frühlingsrolle. Ja, sie trifft dann halt diese Frühlingsrolle und der hat so die ganz eigenartige Angewohnheit, während des Sex zu sprechen, beziehungsweise Dirty Talk zu veranstalten, was auch sehr eigenartig wirkt, wenn die miteinander irgendwie Sex haben, erzählt er großartig und Miranda ist ja dann so eine, die schmeißt dann einfach nur irgendwelche Wortfetzen rein. Was ja, sie sehr wird eigenartig langsam kommt. Ich meine, er hat wirklich eine komische Art. Ich meine, Dirty Talk an sich ist ja jetzt nicht so Ungewöhnliches. Je nachdem, was man für ein Typ ist oder mit welchem Typ auch. Aber er erzählt ja einfach immer alles, was er gerade macht. Es ist ja wie so eine ständige Beschreibung dessen, was er gerade tut. Und das finde ich tatsächlich etwas eigenartig, witzig. Und dann möchte er ja, dass sie das auch macht. Und am Anfang sagt sie dann ja nur so einzelne, ich mache das und das oder so. Und dann fängt sie an, Adjektive zu benutzen und dann wird es halt immer lockerer und flüssiger. Und dann scheint es ihr irgendwann Spaß zu machen. Es ist sehr witzig, ihr dabei zuzugucken, diese Verwandlung von, wo sie am Tisch sitzt mit den anderen und dann das noch so vehement verneint und es total furchtbar findet, wenn man dabei redet. Und Und zum Schluss kann sie gar nicht mehr aufhören. Ja, und da kommt wieder so ein Punkt, den ich ganz interessant finde. Also sie unterhalten sich ja so ein bisschen im Bett darüber, dass Miranda anfangs irgendwie Probleme hatte, irgendwie Schwanz zu sagen. Mhm. Kommt diese Schwanz, Schwanz, Schwanz, Schwanz. Das ist echt eine schöne Szene. Und dann erzählt sie so ein bisschen, wie geil sie den Sex doch findet und dass sie ja das mittlerweile ganz toll findet, während des Sex irgendwie sich zu unterhalten. Und sie findet das auch total geil, wenn sie ihren Finger in den Po von ihm steckt. Und dann ist plötzlich die Luft komplett raus und er stürmt gefühlt irgendwie aus dem Bett und dann ist auch alles schon vorbei. Genau, so eine typische Hetero-Geschichte ist, glaube ich. Die haben alle irgendwie Angst, schwul zu sein und deswegen so, oh Gott, das genieße ich nicht. Nee, also sowas würde ich ja nie machen. Ja, witzig, dass da dann die Grenze ist, quasi, dass ich erzähle alles, was ich mache und erzähle mir selber, wie sexy das ist. Ja, ist echt super. Also eine typische Miranda-Geschichte, die hat auch immer so komische Sachen, dass sie die Leute irgendwie, wenn sie sich langsam öffnet und warm wird, dann verschreckt sie die Leute. Das ist genau wie bei dieser Spanking-Geschichte, wo sie drüber nachdenkt und dann sagt sie irgendwann, okay, heute Abend versohlt die Mutti den Hintern und er guckt sie an und macht Schluss. Das ist so unglaublich. Stimmt, ja, das hat sie irgendwie drauf. Sie geht viel offener mit den Kinks von Typen um als Charlotte. Ja. Sie hat auch immer viel kinkigere Kinks als Charlotte, muss man mal sagen. Also bei Charlotte ist es ja dann schon blasen müssen, was irgendwie zu Verzweiflung führt. Und bei ihr ist es ja dann irgendwie, weiß nicht, richtige Kinks halt. Und dann öffnet sie sich dem und sagt, okay, machen wir das. Und dann geht das immer nach hinten los. Ist ganz lustig eigentlich. Ja, ist sehr absurd bei ihr. Also ihre Geschichten sind immer sehr ähnlich irgendwie frustrierend für sie. Ja. Ja, dann haben wir natürlich auch nochmal Samantha, die ja mittlerweile irgendwie total frustriert ist. Also, sie tut einem schon richtig leid. So frustriert, dass sie sich bereit erklärt, zum Paartherapeuten zu gehen, was sie niemals machen würde unter anderen Umständen, weil sie Therapeuten hasst. Carrie. Ja. Und da dreht sie dann auch durch, weil sie dann auch feststellt, dass es bedeutet, dass dieses einmalige zum Therapeuten gehen sich wahrscheinlich in eine Serie von mehreren Terminen ausarten würde. Überraschenderweise. Überraschung. Hätte jetzt niemand gedacht. Und dann platzt es aus ihr natürlich heraus, dass sie den Schwanz von ihm total winzig findet und dass sie damit überhaupt nicht leben kann. Und seine Reaktion ist ja auch der Knaller, ne? Er wirft ihr vor, dass die Vagina zu weit ist und haut ab. Also, sorry, das geht so gar nicht, weil wenn du so einen Mikropenis hast, der so wirklich unfassbar winzig ist und sie spürt ja gar nichts. Ah, dann, ich weiß auch nicht. Ja, Also, ich finde, das war auch so ein, also das war dann ja von, also es tut ihr ja leid, dass sie das sagen muss. Nach so, also sie rastet ja jetzt nur aus wegen dem Druck in der Sitzung und so und sagt ihm das, sonst hätte ihm das ja wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen auch noch nicht erzählt, aber das ging ja nie mit Charakter einher oder so. Sie hat ja immer gesagt, wie toll sie ihn findet, nur dass der Schwanz halt so klein ist. Und das ich tut finde, einem so wie irgendwie er schon darauf leid, finde ich. antwortet, so wie er darauf antwortet, ist das ganz klar ein Angriff auf ihren Charakter oder so. Das hat überhaupt nichts mit Körperlichkeit zu tun oder so. Er Ja, sagt damit ja das eigentlich nur, weiß nicht. Ja. Slut-Shaming, oder? Genau, ja, genau das ist es. Genau. Nur weil sie irgendwie auf Sex steht und Ja. eine Frau ist, dann Ja. ist sie ja die ausgenudelte alte Genau. Tante, die sich immer von jedem vögeln lässt. Genau. Genau so habe ich Das das halt auch auch schon wieder verstanden. daneben. Das ist echt seltsam. Das ist jetzt auch interessant. Dieses Mal sieht man auch mal wieder Leute, die direkt in die Kamera sprechen und sich über die Stimmt. Beziehungen auslassen. Da gibt's Was halt jetzt einen auch, glaube lustigen, ich. da gab's einen lustigen Trick. Da waren nämlich erst so 2, 3 andere Leute und dann war das wieder die Freundin, die direkt in die Kamera spricht. Und dann spricht die aber gar nicht direkt in die Kamera, sondern das ist schon die nächste Szene, in der sie Carrie voll quatscht mit ihrer Erleichterung darüber, dass sie endlich Schluss gemacht hat und ihrem Mann mal die Wahrheit gesagt hat und so. Ja, stimmt, Das war ja. ein Das super haben die netter aber ein paar Mal Übergang. schon gemacht. Ja, Das ist das finde ich ganz erste gut. Mal, wo Ja, mir das ganz am Anfang, aufgefallen glaube ich, ist. war das. Okay. Das finde ich auch sehr schön. Vom Stil her ist es sehr schön gedreht. Genau. Ja, dann Diesmal gibt's kamen, auch glaube ich, auch nochmal. nur Leute vor, die man schon gesehen hatte, die dann wieder Zeugen wurden oder noch was gesagt haben oder so. Wenn ich Sicher, ich bin mir da nicht nicht so ganz ganz. sicher, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich dachte so, hä, aber du warst doch vorhin im Hintergrund oder so. Das war ganz Ach, das witzig. meinst du? Ja. Okay. Ja, darauf habe ich nicht geachtet. Also auch in den anderen Folgen nicht. Eventuell kommen die tatsächlich irgendwie schon in der Serie mehr oder weniger im Hintergrund vor, Das aber wäre noch mal ein dann extra sagen die nichts. Rechercheprojekt. Wenn wir ganz viel Zeit Ja. haben. Der Wenn. Rewatch-Rewatch-Podcast. Wenn wir unsere Die Folgen noch mal Analyse. durchhören und noch mal kommentieren. Oh Gott. Wir können das machen, bis wir tot sind, Chris. Oh Gott. Eine Endlosschleife. Oh Mann. Nee, ich Ja. glaube nicht. Nein. Ja, lass uns noch mal auf Jale zu sprechen kommen. Die ist nämlich total frustriert, dass sie nicht den perfekten Mann hat. Jetzt will sie den perfekten Hund stattdessen, den Also von Henry. mir aus hätte man diese Charlotte-Handlung komplett rausschneiden können. Ist doch wirklich, sie legt sich einen Hund zu, alle stellen fest, dass sie nicht in der Lage ist, mit einem Hund umzugehen, sie gibt den Hund wieder weg. Und die ganze Zeit tut mir dieser arme Hund leid. Sie ist so scheiße im Umgang mit diesem Hund. Ich meine, das ist offensichtlich auch ein scheiß Hund, aber weiß sie nicht. Die hat mit ihm gesprochen wie so eine Prenzlberg-Mutti. Nein, du darfst jetzt nicht die Handtasche ankauen, da haben wir doch vorhin schon drüber geredet. Das ist ein Hund, Mann. Du wolltest mehr in die Öffentlichkeit gehen und mehr mit anderen Leuten zu. Also, hallo? Ja, natürlich. Das war echt unfassbar bescheuert, ja. Aber auch irgendwie lustig. Also, es war schon erheiternd auf die Art und Weise. Und es ist ja auch ein wichtiger Teil von der Geschichte von der Suzanne und den Richard, also den Brummbären. Ja, dann am Denn Ende stimmt, das ist ein netter Twist. So ist dann genau, der der Hund Happy End rettet des Films. sozusagen die Beziehung von den beiden, weil Richard schreit jetzt nicht mehr Suzanne an, sondern den Hund. Und der bellt zurück. Und dann grinst er glücklich, nachdem er den Hund Ja. angeschrien hat, ey. Wie Ja. gestört. Es ist so unfassbar. Also, sie grinst ja dann auch. Die sind ja so Ja, das ist eingekuschelt dann auf dem glücklich, dass ihm endlich Sofa. jemand anders angeschrien wird. Ich krieg jetzt nicht mehr so viele Prügel. Ob er dann Oh nachts Gott. aufsteht und den Hund so ein bisschen haut und keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Unfassbar. Warum der nicht im Unfassbar. Knast sitzt am Ende der Folge, das ist mir nicht so ganz klar. Ja. Dann gibt es noch eine ganz wichtige Situation, und zwar Big schickt Carrie, die ja jetzt gerade Geburtstag hat, ja. rote Rosen, ja. was auch schon ein bisschen eigenartig ist. Das ist wieder so ein Big-Moment, wo man sich auch fragt, what the fuck, was versuchst du da eigentlich schon wieder? Ja. Und Carrie ist nett, ruft ihn an und lädt ihn dann aus Versehen zum Geburtstag ein. Das, also so, ach, sowas Bescheuertes. Und da auf dem Geburtstag sehen wir mal wieder Stanford, und Stanford hat auch mal wieder so eine ganz interessante Aussage. Da geht's nämlich dann ums Arschficken, beziehungsweise etwas in den Arsch zu bekommen. Und da sagt er tatsächlich: Ich persönlich habe vorzugsweise gar nichts im Arsch. Auch wenn das manche möglicherweise überrascht. Ja, und alle lachen. Genau. Was halt auch schon total off ist, weil von dem Standpunkt an, es ist ein Ende der 90er, da ist ja alles klar, so Homosexuelle, die ficken sich ja alle gegenseitig in den Hintern. Da gibt's ja nichts anderes, und hihihi, wir kichern mal da drüber. Aber lacht er damit? Nee, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also ich glaube nicht. In der ganzen Situation tat mir Stanford leid. Zum einen hat er, glaube ich, die Party geschmissen, wenn ich mich recht erinnere. Also es das ist organisiert, glaube ich. Genau, organisiert. Dann sitzt er da, dann kommt Big. Also ich meine, was möchte ich, wenn ich meiner besten Freundin eine Party ausrichte? Natürlich, dass ihr Ex vorbeikommt. Absolut, ja. Über den ich mir wahrscheinlich seit 4 Wochen lang anhören muss, wie furchtbar er ist, weil er mir das Ohr aufkaut. Und der bringt dann noch einen fremden Heteromann mit, ganz tolle Idee. Den wir ja schon kennengelernt haben. Ja, der uns früher schon als sehr unsympathischer Mensch über den Weg lief. Und die beiden machen dann auch als einziger Gebrauch von den Bauchtänzerinnen. So, danke. Das war auch so daneben, irgendwie diese ganze Situation. Und ja, und dann fort saß da, ne? Und der hat eigentlich nur diesen einen Satz gesagt, da lachen ihn dann auch noch alle für aus. Und ansonsten, ich stelle mir gerade vor, man müsste die Serie mal aus seiner Perspektive drehen. Also die paar Folgen, die es noch gibt, wo er drin vorkommt oder so. Das dann wäre das wahrscheinlich so eher in Schwarz-Weiß, diese Party, und so ein bisschen langsamer. Und mit so Moll-Tonalitäten unterlegt oder so. Oh Gott. Die Geburtstagsparty, auf der ich letztendlich verstanden habe, dass meine beste Freundin nichts mehr mit mir zu tun haben möchte oder so. Naja, so ist es ja nicht ganz, ne? Nein. Sie ist ja halt momentan in einem Tiefpunkt, und man kann es ja irgendwie schon verstehen, weil ja. Das ist ja schon eine Situation ist, die sie schon sehr, sehr arg belastet. Naja, aber lass uns mal weitergehen. Ja. Das ist jetzt auch nur Carries Gefühle. Wir sollten darüber hinwegsehen. Sehr wohl. Und über die Outfits lästern. Ja. Dein Top-Outfit. Viel wichtiger. Ich habe zwei. Zum einen der Kimono am Geburtstagsmorgen, den sie anhat, wenn sie aufsteht und die Blumen reinholt. Mhm. Der irgendwie, der hängt so, also es hängt nicht direkt dran, aber es sieht aus, als wäre es über und über voll mit so buntem Spielzeug oder so. Der ist irgendwie ganz entzückend. Das ist so Glitter, Plastikglitter. Genau. Hier und da so Plastikglitter und kleine Teilchen und so, der ist voll schön. Bin ich auch dabei. Genau. Und am Abend hat sie ein rotes Kleid und eine lila Stola dazu. Das ist auch super, super schön. Mhm. Das mache ich auch total gerne. Ja, also dieses Kimono-Outfit finde ich auch. Also, das ist auch mein Top-Outfit. Also ansonsten fand ich halt nichts anderes. Ja. Nee, fand ich sehr schön. Auch diese kleinen Highlights mit diesen Glitzerpailletten. Mit diesen Glitzerpailletten fand ich sehr, sehr schön. So ein bisschen übertrieben, aber ja. Ja. Und dein Worst Outfit? Alles, was Susanne anhat. Das war ja einfach. Ja, die rennt einfach. Also ich habe mir den Kopf zerbrochen. Ich habe auch die zweite Folge nochmal geguckt in der Suche nach einem Worst Outfit. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, alles, was diese Frau anhat, sieht einfach scheiße aus. Die ist auch keine sympathische Figur. Nicht, ganz und gar nicht. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass Carrie sie überhaupt nicht mag oder so. Ich verstehe die ganze Figur nicht. Aber das hat sie häufig, dass sie diese Freundinnen hat, die absolut keine Freundinnen sind. Ich weiß nicht, ob die alle nicht in den Rang ihrer besten Freundinnen erhoben werden dürfen oder so, aber wann immer ihre Freundinnen auftauchen, sind es irgendwie nicht die Sympathieträgerinnen. Das ist ganz komisch. Aber die bezahlen alles für sie. Ja, das stimmt. Wobei Amanita ist ja noch die sympathischste von allen ihren Freundinnen. Ja, sie bezahlt ja auch nicht direkt. Ja, gut, sie lässt sie bezahlen. Ach Gott. Ja, stimmt, ja. Eigentlich wird sie ausgehalten von ganz vielen unsympathischen Freundinnen und geht dann immer mit ihren richtigen Freundinnen essen. Ja. Das ist echt eigenartig bei Carrie. Das wandelt sich ja noch irgendwann, aber das finde ich schon sehr komisch. Also es fühlt sich ein bisschen wie Prostitution an. Ja, ohne Sex und ohne irgendwie Intimität. Ja, hattest du ja auch schon im Spezial so ein bisschen erwähnt und auch in den einzelnen Folgen, dass Carrie schon irgendwie so ein bisschen so diese Ausnutzerin der ganzen Situation und der ganzen Freundschaften auch ist. Ja. Schon sehr komisch ist. Naja, man zieht halt aus der richtigen Welt seine Inspiration vielleicht. Ja, das stimmt. Mein Worst Outfit ist das Outfit von Jack, also der Gast beziehungsweise die Begleitung von Big auf den Geburtstag von Carrie. Der so trägt ein grünes Hemd mit einer blauen Krawatte. Ein grünes Hemd mit einer blauen Krawatte. Und wie es nicht anders sein kann, also Ende der 90er, ist dieses Hemd auch so riesengroß und hängt herunter. Ja. Unglaublich. Ein unsympathischer Typ mit unfassbar hässlichen Klamotten. Grün und blau trägt die Sau, hat meine Mutter immer gesagt. Wobei die Kombination gar nicht so verkehrt ist, aber nicht so. Ich glaube, Stanford hat so eine ähnliche Kombination, aber bei dem war irgendwie alles richtig. Der hatte auch so ein Metallic-blaues Hemd oder sowas. Okay. Und eine Krawatte dazu, die, weiß nicht, so ähnlich oder changierend oder so. Aber nicht diese Folge, oder? Doch, auf dieser Party. Okay. Ich habe vorhin noch mal geguckt wegen Worst Outfit. Das konnte ich Stanford dann nicht anhängen. Das sah echt gut aus, was er anhatte. Aber also dieser Jack war echt furchtbar. Ganz kurz vorher, sitzt dann so bedröppelt am Tisch. Wie sieht's denn mit deinem Lieblingszitat aus? Also ich habe zwei von Big einmal, also nachdem sie sich bei ihm bedankt hat für die Blumen, die er ihr geschickt hat, erzählt er, dass er quasi gar nicht selber dran gedacht hat, sondern die Sekretärin ihr die Blumen geschickt hat. Das war halt so ein typischer Big irgendwie. Hör zu, ich wollte dir nur kurz Danke für die Blumen sagen. Das war sehr aufmerksam von dir. Oh ja. Na, weißt du, meine Sekretärin hatte den Termin im Kalender und da... Oh, dann hat deine Sekretärin sie geschickt. Nein, das war ich. Ich habe sie geschickt. Meine Sekretärin hat nur darauf hingewiesen, welcher Tag ist. Ah, dann war es sehr aufmerksam von ihr und von dir, weil du sie geschickt hast. Keine Ursache. Und was machst du an deinem großen Tag? Dann fand ich noch einen Satz sehr lustig. Ganz am Anfang, wo der Typ... Der Mann von Suzanne rumschreit, schreit er irgendwie: Du weißt, welche Regel gilt, wenn du dir meine CDs anhörst. Und nun packst du Natalie Imbruglia wieder in die U2-Hölle! Als er sich darüber aufregt, dass sie die falsche CD in die falsche Hülle packt. Und ich fand es schön, wie mit einem Satz alles über den Charakter dieses Menschen ausgesagt wird, weil er Natalie Imbruglia und U2 mag. Dann wird er sofort als unsympath gekennzeichnet. Nur durch diese beiden Musikrichtungen. Das fand ich sehr witzig. Ja, das stimmt. Das ist direkt, glaube ich, auch eins der ersten Sätze, die von ihnen kommen. Ja, ist schon sehr lustig. Also eins meiner Lieblingszitate war Samanthas Zitat, da sagt sie: Praktisch alle Beziehungen, die ich kenne, beruhen auf einem Fundament aus Lügen und beiderseits akzeptierten Täuschungen. James und ich beispielsweise. Ich tue so, als hätte er keinen zu kleinen Schwanz und er gibt vor, nicht zu merken, dass wir seit 3 Wochen keinen Sex haben. Du solltest für die UNO arbeiten. Das fand ich sehr schön. Und was ich auch wirklich super fand, war diese Sexinteraktion zwischen Miranda und ihren Lover. Ja. So, und da habe ich echt gelacht. Also das war auch ganz gut. Das mochte ich sehr gern. Ja, das war witzig. Inzwischen gab Miranda auf der anderen Seite der Stadt ein Gastspiel als Eliza Doolittle in Figmalion. Ich küsse wahnsinnig gern deinen empfindlichen Punkt hier. Gefällt dir das? Sag mir, was dir gefällt. Das! Hast du gern meine Hand da, wenn sie deine Brust streichelt? Klar! Dich sanft in die Brustwarzen kneift. Bestens! Oh, du küsst meine Brust. Das ist geil, oh ja, das tat mich an. Wie fühlt sich das an? Heiß? Heiß! Und? Haarig? Oh Gott, ich werde immer härter. Sag, wie fühlt sich das an? Fest? Und? Hart? Bretthart? Ja, red weiter. Es fühlt sich groß und hart an. Ja. Er ist groß und bretthart. Hammerhart, knallhart wie Stein. Oh ja. Eine Stange. Oh Baby, du bist so versaut. Nachdem Miranda erst einmal den Mund aufgemacht hatte, fand sie es überraschend schwierig, ihn wieder zuzumachen. Eine pulsierende, gigantische, harte Stange. Oh. Also man muss auch wirklich sagen, Miranda hat wirklich manchmal so ganz eigenartige Szenen, vor allem diese Sexszenen. Aber sie kann das. Also das ist so unterhaltsam, das zu sehen und zu hören. Es macht echt Spaß. Wie sieht deine Bewertung aus? Ich fand, alles in allem war das eine 3. Also, okay. Ich mochte die sehr gerne, die Folge. Ja, mit allem hat mich emotional sehr viel verbunden, mit allen Handlungssträngen, wollte ich damit sagen. Also, ich verstehe überhaupt diese ganze Geschichte mit dem häuslichen Missbrauch quasi von ihrer Freundin und dass das allen scheinbar so egal ist. Das hat mich sehr aufgeregt und die ganze Big-Geschichte fand ich lustig. Also dieses aus Versehen einladen und so, dass Samanthas Beziehung endlich vorbei ist und diese große emotionale Eruption fand ich witzig. Und Charlotte und ihr Hund hat mich halt einfach nur wütend gemacht. Also ja, alles in allem fand ich das eine sehr gute Folge. Also ich wäre tatsächlich bei einer 2 gewesen, bei 2 Sternfalls. Muss aber sagen, ich bin tatsächlich bei den 3 aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar gibt es die letzte Szene. Und da wird Carrie von Big verlassen und die Kamera zoomt raus. Und sie wirkt so verlassen und alleine in dieser Stadt. Wo das verlässt ich so sie denn nach dem Restaurant, oder? Wie? Ja. Ich kann mich an die letzte Szene gerade gar nicht erinnern. Möchtest du das vielleicht nochmal schildern? Vor dem Kamerazoom, wie stehen denn da? Sagen die noch? Er muss laufen, weil er sein ganzes Geld an die ganzen Bauchtänzerinnen abgegeben hat. Mhm. Und irgendwie geht das so auseinander. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das war. Aber dann bleibt sie halt sozusagen da zurück. Und sie trägt ja sowas Rotes und alles drumherum ist so ein bisschen grau. Und es wirkt schon irgendwie sehr einsam und sehr verlassen, vor allem, weil Big irgendwie sich wieder so komisch verhalten hat, dass er rote Rosen schickt, was er wahrscheinlich auch selber nicht gemacht hat, sondern tatsächlich die Sekretärin hat da wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Und ich weiß nicht, also das finde ich echt schön. Deswegen gibt es da von mir auch 3 Stanfords. Okay, also für die filmischen Mittel am Ende. Ja, das macht es wirklich ein bisschen. Das reißt es nochmal raus. Die sind also sehr geschickt in dieser Folge. Also ja. Die direkte Rede und sowas habe ich ja schon erwähnt. Ja. Ja, ist sehr schön. Das war Folge Nummer 2, mal wieder extrem lang. Aber das ist ja auch die neue Staffel und in der neuen Staffel, da wird ja alles anders und wir müssen ja auch noch ein bisschen reinkommen. Deswegen bedanken wir uns. Hört das nächste Mal wieder rein. Das war Sex and the City Rewatch Folge Nummer 2. Die schreckliche Wahrheit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.